よ、なんか俺強かったな。 Das macht man aber nicht. Nee, es passt keiner. Ist das mitnehmen. Eures? Das ist unseres, ja. Oh, meine Güte, lass das doch mal nicht so das stehen. Das ist ja steht ja da extra. Ja, aber das wäre ein Tritt und kaputt gewesen. Man könnte es kaputt gemacht haben, soll ich übersehen und drauflaufen. Ja, nicht die Welt.